Das Campus Radio. Campus Radio Kiel. Ja, herzlich willkommen. Hier ist wieder Jonas mit Möwentalk. Möwentalk ist eine Sendung des Campus Radio Kiel. Und hier rede ich mit meinen Redaktionsmitgliedern über Themen, die sie besonders interessieren. Dabei könnt ihr also die Stimmen hinter unserem Radio besser kennenlernen und nebenbei noch mehr über ein Thema erfahren, über das ihr vielleicht noch gar nicht so richtig nachgedacht habt. Heute ist bei mir Katrina. Hallo. Hi. Du bist noch relativ neu bei uns im Campus Radio, man kennt dich vielleicht aus den Morningshows oder unserem Uni-Magazin. Und du studierst jetzt bereits im fünften Semester, aber so ganz hat das ja nicht geklappt mit der Regelstudienzeit, denke ich mal. Doch schon. Also ich bin nächstes Semester dann mit meiner Bachelorarbeit fertig und ja. Okay, das war jetzt eine gewagte These, denn wir reden ja heute über ein manche würden es ernst nennen, aber ich glaube, so würdest du es gar nicht empfinden. Nein. Ein Thema, was ja vielleicht viele Auswirkungen auf dein Studium hatte. Und zwar reden wir über Wunschkinder im Studium. Du bist nämlich auch Mutter. Genau. Ich bin im ersten Semester gewollt schwanger geworden und habe jetzt einen 15 Monate alten Sohn. Und wenn du jetzt mal am Anfang der Sendung kurz sagen würdest, auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwer ist das Studium mit einem Kind? Da ich nicht weiß, wie es ohne Kind ist, kann ich es nicht ganz vergleichen. Aber ich würde sagen, da ich auch einen wirklich sehr unterstützenden Partner habe, ist es bei mir bei einer 5 vielleicht. Warte, 5 ist das Schwerste. Wir waren nicht bei 10. Nee, 1 bis 10 waren wir. 1 bis 10, ja doch, dann eine 5. Dann eine 5, eine solide Mitte. Ja. Was, wie, wo, alle Infos erfahrt ihr in dieser Sendung. Darüber reden wir gleich. Und hier ist Möwentalk mit mir, Jonas. Hallo. Und heute ist bei mir Katrina mit einem Thema. Was finde ich sehr interessant ist, nämlich Studieren mit Kind. Wir haben gerade schon darüber gesagt, wir wollen das heute ein bisschen mehr auseinandernehmen. Und meine erste Frage ist, du hast gesagt, du bist gewollt schwanger geworden am Anfang deines Studiums. Macht man sich da Gedanken, also du wusstest ja, dass du studierst, und plant man das in irgendeiner Weise oder sagt man, jetzt geht's los einfach? Gibt es da einen richtigen Moment oder einen richtigen Punkt? Also mein Partner und ich, wir haben so ein halbes Jahr vorher schon ernsthaft über ein Kind geredet. Wir sind vorher in eine Dreizimmerwohnung gezogen. Das Arbeitszimmer war immer inoffiziell das Kinderzimmer. Und ja, irgendwie war uns auch recht schnell klar, dass wir das während meines Studiums machen wollen. Und ja, im Dezember haben wir dann gesagt, ja, warum nicht jetzt? Also es passt alles. Ich habe ausgerechnet, wann das Kind kommt. Es wäre genau zwischen den Semestern gekommen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann jetzt. Hat es nicht ganz geklappt? Doch, es hat geklappt. Er ist einen Tag vor dem errechneten Termin gekommen. Ah, okay. Also sehr, sehr, sehr pünktlich, würde man sagen. Hast du irgendwann während der Schwangerschaft ernsthaft dir darüber Gedanken gemacht, ob du vielleicht das Studium nicht schaffen könntest oder ob du es lieber abbrechen solltest oder irgendwie eine Art von Zweifeln gehegt? Tatsächlich nicht. Also es war ja auch zu der Zeit alles noch online wegen Corona und das hat die Sache sehr viel einfacher gemacht. Also auch in der Zeit, wo ich sehr starke Schwangerschaftsprobleme hatte in den ersten 3 Monaten und es mir sehr schlecht ging, konnte ich immer noch mit dem Laptop im Bett liegen und alles mitmachen. Und auch als ich dann sehr schwanger war, musste ich nicht mich zur Uni quälen, sondern konnte das einfach alles zu Hause vom Laptop machen. Und deswegen hatte ich da eigentlich nie Bedenken, dass ich das Studium nicht schaffe wegen dem Kind. Nee. Und hast du irgendeine Art von Unterstützung von der Uni bekommen? Also ich habe den Kindertellerausweis für die Mensa. Das heißt, mein Kind kriegt hier umsonst einen Kinderteller. Aber sonst habe ich bisher nicht wirklich, also nicht speziell was erfahren. Also wenn ich mit Dozenten oder Dozentinnen darüber rede, dass ich ein Kind habe und irgendwas einfach länger dauert, also zum Beispiel eine Hausarbeit, eine Verlängerung braucht, dann waren alle immer sehr, sehr zuvorkommend, also die meisten, nicht alle, aber sehr die meisten halt, ja. Aber gibt es irgendwelche Anlaufstellen oder Infomaterial? Würdest du auch irgendwelche Zuschüsse bekommen, wenn du sie beantragen könntest? Ich in meinem Fall nicht, einfach weil mein Partner arbeitet. Aber es gibt auf jeden Fall Zuschüsse, die man beantragen kann. Man kann auch sowas beantragen wie, dass man Geld für die Erstausstattung kriegt etc. Also es gibt viel, was man beantragen kann. Und da gibt es auch beim Albrecht einen Artikel drüber. Und es gibt auch beim Studentenwerk, kann man sich da sehr gut informieren. Ja, also gute Hinweise auf jeden Fall. Und du hast gesagt, du hast während der Schwangerschaft auch studiert, bis es dann passiert ist, genau. bis die Geburt dann angefangen hat. Du hast auch Klausuren geschrieben, glaube ich. Genau, also ich habe ganz normal im Wintersemester Klausuren geschrieben, wo gerade die anstrengende Zeit vorbei war, wo ich dann wirklich in wenigen Tagen alles nachholen musste, weil es vorher gesundheitlich einfach nicht ging. Und im Sommersemester habe ich dann auch Klausuren geschrieben, die letzte 10 Tage vor der Geburt. Das hört sich jetzt sehr entspannt an, wenn du das so erzählst, aber ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich nicht unbedingt entspannt sein muss, weil das geht ja auch auf körperlich bestimmt auf. Ja, also es war schon teilweise anstrengend. Also ich habe eine Vorlesung, meine Statistikvorlesung, die war immer von 18 Uhr bis 20 Uhr. Das war einfach zu spät. Die habe ich tatsächlich nicht gemacht. Die, ja, habe ich halt, also es ging nicht. Ich wäre dabei eingeschlafen. Ja. Du, da haben auch manche andere Gründe, aber und wie ist das so mit der Zeitplanung für dich im Studium? Also jetzt, wo auch dein Sohn da ist, gibt es da einen Unterschied? Bist du mehr eingespannt oder sagst du, das kriege ich alles zeitlich hin? Also als ich schwanger war, habe ich sehr viel vorgearbeitet. Ich habe wirklich, also teilweise in einem, in dem Sommersemester habe ich teilweise ja den Inhalt von 2 gemacht. Das war sehr viel und auch sehr anstrengend. Und als das Kind dann da war, war mein Partner, der ja arbeitet, der hat dann 1 Jahr Elternzeit gemacht. Da ich gestillt habe, konnte ich halt trotzdem nicht lange wegbleiben. Also ich musste meine Kurse so legen, dass ich innerhalb von 2 Stunden wieder zu Hause bin. Bin dann mit dem Fahrrad zur Uni gerast, habe mein Seminar gemacht und bin dann sofort wieder nach Hause gerast, um das Kind zu stillen. Und im Sommersemester, als ich abgestillt hatte, war es dann super entspannt, weil das Kind einfach bei meinem Freund geblieben ist und ich konnte meine Kurse so machen, wie ich sie machen musste. Wie lange stillt man so ein Kind? Ist unterschiedlich. Also ich habe Freundinnen, die immer noch stillen. Ich habe mit einem halben Jahr abgestillt, weil es einfach nicht so meins war. Kommt es auch vor, dass du deinen Sohn manchmal mit in Vorlesungen nehmen musst? Also er war jetzt schon mal mit. Also er war schon mal im Seminar mit, weil jetzt mein Freund halt auch wieder arbeiten muss. Das Jahr ist um und als er noch nicht bei der Tagesmutter eingewöhnt war, habe ich ihn mal zu einem Seminar mitgenommen. Oder zu 2 meine ich sogar. Und ja, aber er ist ein sehr liebes Kind und schreit nicht, ist nicht laut und sitzt dann auf der Decke und spielt. Das geht, also da hat sich auch noch nie jemand beschwert. Also auch die Dozenten haben da nicht jetzt irgendwas gesagt, oder? Also am Anfang war es schon ein Kampf, dass man das okay kriegt. Sie dürfen es eigentlich verbieten, das ist nun mal so. Aber am Ende wurde mir dann gesagt, er kann gern wieder mitkommen, das war überhaupt kein Problem. Ja, das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen, ob man überhaupt sein Kind mitnehmen darf in die Uni. Also es steht im Internet, also auf der Seite, dass man es darf. Kleinkinder dürfen mit, wenn sie nicht stören. Mhm. Ja. Und dann können aber, wenn ich das richtig verstanden habe, Dozierende auch sagen, bitte doch nicht in meiner Lehrveranstaltung, dann wären sie bestimmt auf dich zugekommen und hätten gesagt, ja, bitte, wenn möglich. Also ja. Es hört sich so an, als hättest du jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht, wo die gesagt haben, also raus jetzt hier mit dem Kind. Also ich denke, wenn er die ganze Zeit geweint oder geschrien hätte, dann sähe das anders aus. Aber ja, das könnten sie dann wahrscheinlich schon machen, ja. Ja. Und ja, wie ist so für dich jetzt das Feeling einfach? Also ich meine, du hast ja gesagt, du kennst es nur mit Kind so studieren oder schwanger sein studieren. Aber wie ist so das Feeling in der Gruppe, wenn du sagst, ja, ich hab jetzt hier noch meinen Sohn oder ich muss jetzt da schnell hin und kann jetzt doch nicht mal mit euch noch irgendwie in der Bib lernen? Ja, also es ist, natürlich ist man irgendwie außen vor. Man hat eine andere Situation als die anderen. Aber da ich eh nicht so der Gruppenmensch bin, ist das okay. Also es stört mich jetzt nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich dieses typische Studentenleben leben möchte, einfach weil ich, ja, ich bin jetzt 28, ich habe schon eine Ausbildung fertig, ich habe schon mal gearbeitet und alles und also ich sehe es auch gerade das Studium wirklich eher als Ausbildung und als Mittel zum Zweck und nicht als irgendwie das Studentenleben genießen zu wollen. Deswegen war das auch zeitlich einfach für mich der perfekte Zeitpunkt, ein Kind zu kriegen. Ja, danke erstmal für diese ersten Einblicke in dein Leben, wie man so schön sagt. Bei uns geht's hier gleich weiter. Jetzt erstmal schöne Musik. Ihr hört das Campus Radio Kiel auf 101.2 Kiel FM und hier ist Möwentalk, die Talksendung von mir, Jonas, mit meinen Redaktionsmitgliedern vom Campus Radio Kiel. Heute geht es mit Katrina um das Thema Schwangerschaft und Wunschkind im Studium. Wir haben gerade schon Einblick in dein Studium bekommen. Du meintest, du hattest wenig Probleme oder bist auf wenige, ja, Grenzen gestoßen mit deinem Sohn hier im Studium oder auf einfach wenig Probleme. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob du auch andere Eltern kennst, bei denen es halt anders war, wo es Probleme gab in der Uni, wo es nicht so ganz glatt lief. Ja, also ich habe auch Freundinnen, die ein Kind haben und studieren und wo der Partner eben nicht die Möglichkeit hat, Elternzeit zu nehmen für ein Jahr, wie es bei mir der Fall war. Und wo es dann auch wirklich so aussieht, dass dann das Studium erstmal ja auf Pause gelegt werden muss, beziehungsweise es einfach sehr, sehr stark runtergefahren werden musste. Also dass irgendwie ein Kurs gemacht wird und das auch mehr schlecht als recht, einfach weil es ja mit einem kleinen Kind auch nicht einfach ist, wenn man das Kind 8 Stunden am Tag hat oder noch länger, wenn der Partner bei der Arbeit ist. Und da ja, habe ich das schon von einigen mitbekommen, die haben wirklich ja, die Regelstudienzeit ein bisschen nach hinten geschoben haben, und um so zu studieren. Ja. Ein Kind ist ja nun mal etwas, was wirklich auch viel Zeit und viel Pflege gerade in den ersten Jahren, in den ersten Monaten braucht. Wie wichtig ist da die Unterstützung vom Partner oder auch von Freunden oder der Familie? Und wie sah das bei dir mit Unterstützung aus? Also ich würde sagen, dass das, wenn man nebenher auch wirklich noch studieren möchte, das sehr, sehr wichtig ist, dass man da gute Unterstützung erfährt. Und wenn es, also teilweise will, also wenn man stillt, ist das auch sehr schwer, manchmal da richtig Unterstützung zu kriegen, als einfach weil das Kind, das Baby so sehr dann an der Mama hängt, weil das, ja, das ist die Überlebensperson für das Kind, weil du bist die einzige Person, die es füttern kann. Und da ist dann auch manchmal so 2 Stunden für ein Seminar auf ein Kind aufpassen, kann schon mal problematisch sein. Also mein Partner ist da fast das komplette Wintersemester über, wenn ich Seminare hatte, immer mit dem Kind 2 Stunden spazieren gegangen, weil es anders nicht funktioniert hat, weil er sonst nur geweint hat, wenn er mit ihm allein zu Hause war. Ganz kurz reingegrätscht. So ungefähr 2 Stunden ist der Abstand, in dem man ein Kind stillt? Ja, genau. Ja. Also bei mir war es zumindest so, also meiner hatte alle 2 Stunden wieder Hunger. Mhm. Nachts war es ein bisschen besser. Aber genau, also ich konnte nicht länger als 2 Stunden wegbleiben, bevor er wirklich richtig Hunger hat und dann auch nicht mehr aufhören konnte zu weinen. Ja, das ist natürlich dann eine knappe Zeit, wenn man 1,5 Stunden Seminare oder Vorlesungen hat. Das stimmt schon. Genau. Es hört sich so blöd an, aber da geht ja nun mal viel Zeit auch für drauf für so ein Kind und ist ja auch wichtig, dass man sich diese Zeit auch nimmt. Aber hast du trotzdem Zeit neben dem Studium auch noch für Hobbys? Ja, also zu der Zeit war ich noch beim Albrecht und das würde ich schon so als Hobby bezeichnen. Und da habe ich nebenher auch immer noch ordentlich geschrieben gehabt und ich habe das dann so gemacht, der Kleine saß oder lag auf meinem Arm, hat geschlafen und ich habe auf dem Handy einen Artikel geschrieben. Also so habe ich das dann gemacht oder abends halt. Aber sonst andere Hobbys, Sport. Ich war vorher sehr, sehr sportlich, habe sehr viel Sport gemacht. Das ist, ja, seitdem er da ist, eher weniger. Hm. Und wie ist es mit deinen Freunden? Musst du oft irgendwie auch mal was absagen wegen deines Sohnes? Oder kann er easy auch mal mitkommen? Also er kommt eigentlich immer mit. Alle, also die meisten, also eigentlich wissen alle, dass ich ein Kind habe und die finden ihn auch toll und es ist klar, dass er mitkommt, wenn wir uns vormittags treffen oder so. Wenn mein Partner da ist, halt muss er nicht mitkommen, aber nee, das klappt gut und also es hat aber schon, ja, wie oft man sich mit Freunden trifft, hat schon abgenommen. Wobei es bei mir halt noch nie wirklich viel war, aber ja. Aber merkt man schon, dass man dann doch weniger Zeit für die Freunde auch hat? Ja, also man muss halt gucken, was einem wichtiger ist. Möchte ich jetzt die freie Zeit lieber nutzen, um noch irgendwas für die Uni zu machen oder möchte ich mich mit Freunden treffen? Also es ist, man hat deutlich weniger Zeit und man muss halt sich überlegen, wofür man sie nutzen möchte. Und da bleibt dann halt einiges manchmal auf der Strecke. Mhm. Viele Studierende müssen ja auch wegen ihrer finanziellen Situation arbeiten gehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Gehst du neben Studium und Hobbys auch noch arbeiten oder wie sieht es auch bei anderen Eltern aus, die du kennst? Also ich habe 2 Hiwi-Jobs, also es sind in der Woche 15 Stunden, die ich mache und ja, bei anderen Studierenden kann ich es leider nicht genau sagen, da haben wir tatsächlich nicht drüber geredet, aber genau. Aber fühlst du dich oft gestresst? Also aktuell bin ich schon in so einer Phase, wo ich sehr gestresst bin, einfach weil mein Sohn ist jetzt seit 10 Tagen krank und darf nicht zur Tagesmutter und da fällt plötzlich die ganze Zeit, die eigentlich fürs Studium gedacht ist, die ist fürs Arbeiten gedacht ist, ich arbeite remote und fällt alles weg und das ist jetzt, ja, muss ich das alles abends und nachts machen, damit ich halt auf meine Stunden komme und das ist gerade schon sehr anstrengend und es gibt immer mal Zeiten im Studium, wo es genauso war, wo es dann einfach sehr, sehr anstrengend war, aber dann wird es auch wieder besser. Kommen wir noch mal kurz zur Musik. Meine Gäste dürfen sich ja auch immer die Musik aussuchen. Das nächste Lied hast du dir auch ausgesucht. Warum? Ja, einfach Swedish House Mafia ist so ein Song, also so eine Band aus meiner Jugend. Also da werde ich immer ein bisschen emotional und Don't You Worry Child, das passt einfach. Mein Kind soll sich keine Sorgen im Leben machen und ich würde es gern beschützen. Campus Radio Kiel. Mit Möwentalk, hallo. Wir reden mit Katrina über immer noch über Studieren mit einem Kind. Und meine nächste Frage an dich wäre, ob man sich an der Uni auch gegenseitig kennt, als Mütter, als Eltern. Gibt es da so eine kleine Gemeinschaft oder gibt es sogar vielleicht eine Hochschulgruppe, die sich um eure Anliegen kümmert? Also eine offizielle Hochschulgruppe gibt es nicht, aber das wäre eine gute Idee, finde ich. Mhm. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Also da bin ich auch nur zufällig drauf gekommen. Als ich schwanger war, habe ich hier einen Erste-Hilfe-Kurs am Kind mitgemacht und habe da ja eine andere werdende Mutter kennengelernt, die mir dann die Gruppe empfohlen hat. Und da sind wir, ich glaube, so 30 Leute drin. Es kommen immer mal wieder neue dazu, es gehen mal wieder Leute raus. Da kann man auch einfach alles fragen. Man hat, ob man Probleme hat, wo es Wickeltische gibt. Alles, jetzt nächste Woche haben wir das erste Mal auch ein Treffen, was ganz schön ist jetzt, ja, genau. Und wie ist die Situation so mit Wickeltischen? Also bei den Mensen gut. Da gibt es überall Wickeltische. Also hier Mensa 1 gibt es einen extra Raum. Bei Mensa 2 gibt es auf den Toiletten gibt es da Wickeltischen, was ich sehr, sehr positiv finde, auch auf den Männertoiletten gibt es einen Wickeltisch. Ist den meisten wahrscheinlich noch nicht aufgefallen, weil wenn man kein Kind hat, achtet man darauf nicht. Aber sonst in verschiedenen Gebäuden gibt es Wickeltische oder Möglichkeiten und zur Not legt man das Kind halt auf den Boden. Und sonst so, was gibt es da so, also tauscht ihr euch da tolle Tipps aus oder was besprecht ihr da so in der Gruppe? Also was sind die Themen, mit denen, die euch speziell betreffen? Also es sind ganz viele Fragen eher, also sowas, ob jemand noch jemanden kennt für einen Kita-Platz oder wie gesagt, wo finde ich einen Wickeltisch, was soll ich machen, ich kriege meine Hausarbeit nicht fertig, wie mein Dozent stellt sich quer, was mache ich, solche Geschichten. Gibt es gerade speziell bei Prüfungen für Schwangere, wie sagt man, Regelungen, damit man Verlängerungen bekommt? Ich weiß nicht, ob es dafür extra einen Nachteilsausgleich gibt. Also man kann einen Nachteilsausgleich, wenn man ein Kind hat, auf jeden Fall beantragen. Das wäre dann sowas wie, man kriegt den Kurs, den man unbedingt braucht, weil zeitlich nicht anders passt, kriegt man auch. Solche Sachen in der Schwangerschaft weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich hatte da wegen der Schwangerschaft keinen Nachteilsausgleich, habe aber auch nicht gefragt, ob ich den beantragen könnte. Mhm. Und wie reagieren deine Mitstudierenden auf deine Situation, dass du halt immer mit einem Kind unterwegs bist oder zurück zum Kind musst auch? Also ich glaube, die meisten sind überrascht, weil das ist ja schon, auch wenn es recht viele Eltern unter den Studierenden ist, es ja trotzdem irgendwie noch eine Seltenheit. Und irgendwie passt es ja auch oft nicht so in die Lebenswelt von Studierenden, dass man irgendwie ein Kind hat. Ich habe keine negativen Erfahrungen gemacht, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Leute ja überrascht sind, wenn ich dann sage, ja, ich hab ein Kind oder ich muss jetzt nach Hause zu meinem Kind oder ich bringe das Kind mit ins Seminar, dann sind die Leute schon eher erstaunt. Weil halt der Großteil der Studierenden erstmal das Studium machen will. Das ist ja momentan so die Einstellung. Erstmal Karriere, erstmal Job und dann Familiengründung. Genau. Und viele sind ja auch noch jünger. Also es gibt ja auch, die kommen dann gerade mit 18 an die Uni. Genau, mit 18 an die Uni, da passt wahrscheinlich bei den meisten ein Kind gerade nicht. Also egal, ob Studentin oder nicht. Aber fühlst du dich trotzdem irgendwie als an so einen Rand gedrückt in der Studierendenschaft? Fühlt ihr euch manchmal auch ausgegrenzt von der Uni? Also ich persönlich jetzt nicht, muss ich sagen. Aber ich bin halt auch selber nicht so aktiv dabei, irgendwie mich, also Großfreundschaften zu finden oder mich irgendwie in eine Gruppe, in ein Seminar Dings zu integrieren. Klar, ich mache ganz normal mit, aber ich bin jetzt nicht auf der Suche nach Freundschaften, wie es halt für viele, die dann vielleicht auch in eine neue Stadt gezogen sind, ist. Ich habe, da ich einfach schon einen sehr funktionierenden Freundeskreis in Kiel habe, sehe ich da aktuell nicht so die Notwendigkeit. Und da wir auch verschiedene Lebenswelten haben, weiß ich auch gar nicht, ob da auch überhaupt so Interesse besteht bei anderen Leuten. Würdest du das nochmal machen? Würdest du nochmal schwanger werden im Studium? Also ich würde mich immer für dieses Kind entscheiden, aber ich würde die Schwangerschaft gern ohne den Stress mal erleben und auch die erste Zeit mit dem Kind gern mal ohne Stress erleben. Also wenn noch ein zweites Kind kommen sollte, dann wäre das wirklich, also dann würde ich mich drauf freuen, wenn ich nebenher nicht studiere und ich einfach mal das genießen kann, ohne ständig gestresst zu sein und ich muss jetzt los und ich muss noch dies und ich muss noch die Hausarbeit und oh nein und das fände ich schön, aber bereuen tue ich es auf keinen Fall. Ja, danke für diese klaren Worte. Gleich besprechen wir nochmal, was euch Katrina mit auf den Weg geben wird. Dazu gleich mehr. Wir haben jetzt eine ganze Stunde geredet über das Studieren mit einem Kind. Liebe Katrina, was würdest du denn jetzt werdenden Eltern oder ja Studierenden, die jetzt überlegen, Studium, aber ich würde gerne ein Kind kriegen, was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben? Wenn es ein Wunschkind sein soll im Studio, dann mach es. Wenn du das Gefühl hast, du hast genug Support, dann ist das auf jeden Fall machbar. Und ich würde jedem empfehlen, sich so frühzeitig wie möglich bei der Uni zu informieren, beim Studentenwerk. Es gibt jedes Semester gibt es Infoveranstaltungen zum Studium mit Kind und die WhatsApp-Gruppe ist auch wirklich sehr hilfreich, wenn man einfach Fragen hat und man schnell eine Antwort braucht, dann einfach sich vernetzen mit Studierenden, die in einer gleichen Situation sind. Das ist sehr, sehr hilfreich. Danke dir für diese Sendung. Ja, ich glaube, sie war sehr informativ für viele. Und ich bedanke mich bei dir. Ja, danke. Wünsche dir noch eine schöne Woche. Ja, gerne. Und nächste Woche hört ihr hier bei Möwentalk Eva und wir reden über ihr Einschlafritual. Was das ist, hört ihr dann alles nächste Woche, Montag von 14 bis 15 Uhr. Macht's gut.